Andacht am 15.08. von Reinhard und Debbie Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten Teil 2. Frage: Der Teufel hat Gott sei Dank keinen Zugang zum Himmel aufgrund des Opfers von Jesus. Können wir ein so gesegnetes Leben wie Hiob haben? Sagt sie das? Ist das die Frage? Debbie sagt ja. Antwort. Reinhard sagt: Leute, hört zu, ich habe die Bibel von vorne bis hinten schon unzählige Male gelesen und ich habe sie seit mehr als 40 Jahren studiert. Und die beste Antwort, die ich über das Buch Hiob habe, ist folgende. Ich habe sie von Bill Johnson kopiert. Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Debbie sagt: Ich wollte gerade sagen, du kannst das Leben bzw. den Segen von Hiob haben, wenn du das möchtest. Aber Hiob war im Alten Testament und Jesus war im Neuen Testament. Er hat uns viel bessere Segnungen gegeben. Du kannst bessere Segnungen als Hiob haben, doch du kannst dich frei entscheiden. Reinhard sagt: Leute, lasst mich euch etwas erklären, das grundlegend für euer christliches Leben ist. Es gibt nichts, absolut nichts in der Bibel, keine Geschichte wie die von Hiob, keine Lehre, gar nichts, das richtig interpretiert und angewendet werden kann, wenn man es nicht durch Jesus und durch sein Werk interpretiert und anwendet. Hiob ist eine Geschichte, in der es viele Fragen gibt. Für mich ist das so kristallklar geworden. Heute Morgen habe ich über Hebräer 1 in der Passion-Übersetzung meditiert. Gott hat in all diesen Jahrhunderten in Teilstücken gesprochen. Er hat ein Puzzleteil an Hiob gegeben, ein Puzzleteil an Moses, ein Puzzleteil an David. Alle hatten ein Puzzleteil. Und dann sagt die Bibel: Aber am Ende hat er durch Jesus gesprochen. Das ist Gottes Sprache. Wir haben ein ganzes Live über die Sprache Gottes gemacht. Sie ist Jesus. Doch wir nehmen ein Puzzlestück, zum Beispiel Hiob, und denken, dass es das ganze Bild ist. Aber es ist nur ein Puzzlestück. Debbie liebt Puzzle. Sie macht das jeden Tag auf ihrem iPad. Sie liebt es. Wenn ich das Puzzle anschaue, ist es für mich nur verwirrend. Doch dann zeigt sie es mir, wenn sie fertig ist, und sie sagt: Schau, das ist wunderschön. Können wir im Urlaub dorthin fahren? Sie sagt das jedes Mal: Bring mich dorthin. Wisst ihr, wir müssen aufhören, das Puzzleteil anzuschauen und versuchen, das ganze Bild zu erhalten. Das, was Jesus durch sein Leben, seinen Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, durch diese 5 Dinge getan hat. Nur das ist das vollständige Bild. Es heißt der neue Bund. Ich weigere mich, ein anderes Bild außerhalb des neuen Bundes anzuschauen. Ich schaue es noch nicht einmal an. Nächste Frage. Das ist eine sehr schwere Frage. Sie lautet: Meine Frau spricht ständig negative Dinge aus. Wie beeinträchtigt das unser Leben? Reinhard sagt: Debbie möchte die Frage nicht beantworten. Aber schau, ich kann dich irgendwie verstehen, doch ich gebe dir einen Rat. Mach dir keine Sorgen über das, was deine Frau ausspricht. Stattdessen machst du Folgendes. Ich erzähle dir nur, was ich glaube und was ich praktiziere. Du verbringst ab jetzt jeden Tag 15 Minuten, in denen du aufhörst, dich darüber zu beschweren, dass deine Frau immerzu negativ redet. Stattdessen beginnst du, über deine Frau zu proklamieren, wer sie wirklich ist in Jesus Christus. Nicht indem du zu ihr sagst: Hey, du siehst perfekt aus in Christus. Hey, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Du kannst alles tun in Christus Jesus. Nicht so. Stattdessen setzt du dich auf einen Stuhl und sagst: Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich eine Frau habe, die in Christus Jesus perfekt ist. Du musst deine Frau genau so sehen, wie Gott sie in Christus sieht. Dann wird alles anfangen, sich zu verändern, zuerst in deinem Herz und dann in deiner Frau. Dann wird sich dein Herz verändern und deine Frau wird sich ebenfalls verändern. Versuch nicht, deine Frau zu verändern, denn Gott versucht auch nicht, dich zu verändern. Gott erlaubt dir, so zu sein, wie du bist. Und auf dieser Reise der Transformation liebt er dich. Also liebe deine Frau einfach weiter bedingungslos. Das ist deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, sie zu ändern. Und lebe es ihr vor. Bleib du weiterhin positiv und lebe gemäß dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Weißt du, von Natur aus neigte Debbie ebenfalls sehr stark dazu, negativ zu reden, aber sie ist absolut nicht mehr so, wie sie früher war. Debbie ergänzt, ich bin vielleicht nicht so, wie ich sein sollte, aber nicht mehr so, wie ich früher war. Reinhard sagt, ja, genau. Eine Ehe ist nicht so kompliziert. Steig einfach von deinem hohen Ross herunter. Nächste Frage. Oh, das ist eine Frage, die sehr schwer ist. Du meine Güte. Sie lautet, sind Kinder und Menschen mit geistigen Behinderungen bereits gerettet? Reinhard sagt, ich denke, wir sollten diese Frage an Matthäus schicken. Das ist eine sehr schwierige Frage. Debbie sagt, ich kann nur raten. Meine Vermutung wäre, wenn diese Menschen in einem kindlichen Zustand sind, dann sind sie wie Kinder. Und Kinder sind sehr nahe an Gott und an Gottes Herzen dran. Es ist dann eher ein unschuldiges Alter und ich glaube, dass diejenigen, die unschuldig sind, gerettet sind. Reinhard sagt, schau, ich sage dir, was ich glaube. Mein Glaube ist sehr eindeutig. Ja, sie sind gerettet. Zuerst einmal glaube ich das, weil ich Gott kenne. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, das steht sehr deutlich in seinem Wort. Er wollte schon immer, dass jeder gerettet ist, das hat sich nie geändert. Selbst im alten Bund bezeichnete er sich als einen Gott, der immer gerne vergibt. Er ist ein vergebender Gott. Also schau, ich sage dir, warum meine Überzeugung so stark ist. In Markus 16 sagte Jesus zu seinen Aposteln, geht und predigt das Evangelium allen Völkern. Wir kennen diese Stelle, die Zeichen werden folgen und all diese Dinge. Und dann sagte Jesus Folgendes, wer glaubt, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. Und weder ein Kind noch ein geistig behinderter Erwachsener hat die Fähigkeit, nicht zu glauben, deshalb sind sie gerettet. Wenn du ihnen das Evangelium erklärst, haben sie nicht die Fähigkeit, es abzulehnen. Sie können nicht Nein sagen und nicht glauben. Wegen ihrer geistigen Fähigkeit glaube ich, dass sie gerettet sind. Das ist meine Überzeugung. Daniel sagt, ich bin einverstanden mit euren Antworten. Nächste Frage. Welches sind die geistlichen Stufen? Antwort von Reinhard. Ich weiß nicht, woher du kommst. Du könntest ein Spiritist sein oder du hast zu viel auf Coaches gehört. Ich weiß es nicht. Aber nach meinem Verständnis spricht die Bibel von folgenden geistlichen Stufen. Erstens, die erste Stufe ist Baby. Die Bibel sagt, sei hungrig nach der geistlichen Milch wie ein neugeborenes Kind. Paulus spricht darüber in seinem Brief an Timotheus und er spricht darüber auch mit den Korinthern und den Ephesern. Mein Verständnis ist, am Anfang, wenn du gerettet wirst, bist du ein Baby. Zweitens, dann wirst du wie ein Kind. Drittens, dann wirst du wie ein junger Mensch. Darüber spricht der Apostel Johannes. Viertens, und dann wirst du ein reifer Mensch. Fünftens, Und schließlich wirst du ein alter Mensch, also im Hinblick auf Weisheit. Die Reise vom Baby zu einem geistlich gesprochen alten Menschen erfordert so viel Zeit, wie du dafür benötigen möchtest. Es hat nichts damit zu tun, wie lange du Christ bist. In gewisser Hinsicht gilt dasselbe auch für das natürliche Leben. Ich kenne Erwachsene, die 40 Jahre alt sind und dennoch sind sie unreifer als manche Kinder mit 7 Jahren. Das stimmt doch, oder? Und geistlich gilt dasselbe. Debbie sagt, da gibt es ebenfalls ein paar reife Kinder. Reinhard sagt, wie kannst du also schnell vorankommen in diesen geistlichen Stufen? Zuerst einmal versteh den neuen Bund. Der neue Bund heiligt diejenigen, die geheiligt sind. Wenn du erst einmal verstehst, dass du in Christus bereits geheiligt bist, und wenn du das in deinem Herzen ergreifst, dann wirst du schnell vorankommen. Zweitens habe folgende Einstellung. Mein wunderbarer Vater im Himmel, ich möchte bitte jeden Tag meines Lebens deine Erziehung erleben, damit ich Anteil an deiner Heiligkeit habe. Genau das steht in Hebräer 12. Die Erziehung des Vaters wirkt als erstes durch die Lehre seines Wortes. Das heißt, je schneller du auf das reagierst, was Gott in seinem Wort sagt, desto schneller reifst du. Und drittens, bleibe nahe bei Jesus. Je näher du mit Jesus vorangehst und von ihm lernst, wie man dieses Leben lebt, desto schneller wirst du reif. Debbie sagt, ich dachte bei geistlichen Stufen eher an Stufen, wie man näher zu Gott kommen kann, nicht an Reife. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ich habe die Frage einfach anders gelesen. Reinhard sagt, mein Verständnis ist, du kannst niemals näher zu Gott kommen als an dem Tag, an dem du gerettet wirst. Denn an diesem Tag kam er in dich hinein und du bist in ihm. Du kannst nun nur noch mehr davon erleben, aber du kannst nie näher zu ihm kommen. Debbie fragt, und wie erlebt man eine neue Nähe? Reinhard antwortet, das funktioniert genau so, wie du mehr Nähe zu deinem Partner bekommst. Finde heraus, was deiner Frau gefällt, und finde es nicht nur heraus, sondern tu es. Das heißt also, finde heraus, was dem Herrn gefällt und tu es. Verbring Zeit mit ihm. Es ist dasselbe wie in allen intimen Beziehungen. Entferne sämtliche Ablenkungen, back deinem Partner gute Kekse und so weiter. Debbie, wenn er nicht auf Diät ist. Reinhard, haha, wie Debbie gestern. Debbie ergänzt, und auch Meditation wird dir dabei helfen. Reinhard sagt, ja sehr, das ist wahrscheinlich der größte Schlüssel, da hast du recht. Du musst das erklären. Debbie erklärt, Christen haben Angst vor dem Wort Meditation, weil es sich so fernöstlich oder nach New Age anhört. Doch wenn du die Psalmen liest, dann siehst du, dass David dort fast in jedem Psalm meditiert hat. Meditieren wird in der Bibel oft erwähnt. Manchmal lassen sich die Christen all die guten Dinge vom Teufel stehlen. Meditieren meint nicht, dass man sein Denken ausleert und es dann von irgendetwas füllen lässt. Biblische Meditation füllt dein Denken mit den Worten, die Gott geschrieben hat, mit der Wahrheit aus Gottes Wort. Wenn du also eine Wahrheit entdeckst, die aus den Seiten für dich hervorspringt oder die in deinem Herzen brennt, dann meditiere darüber, indem du dein Denken stoppst und dich auf diesen einen Gedanken konzentrierst. So lange, wie du kannst. Wenn du darüber nachdenkst und diese Aussage immer wieder in deinem Denken bewegst, dann meditierst du. Du musst also keine Angst vor dem Wort haben. Wenn du mit biblischen Meditationen anfängst, dann kommt ein Punkt, an dem die Meditation anfängt, ein Eigenleben zu entwickeln. Reinhard sagt, und genau davor haben die Leute Angst. Devi sagt, nein, du meditierst doch über Gott. Du musst keine Angst vor Gott haben. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich über etwas meditiert habe und es eine Eigendynamik entwickelt hat, gingen in eine ganz andere Richtung, als ich gegangen wäre. Das hat mir gezeigt, dass es nicht meine eigene Fantasie war. Es ist etwas, das dich so tief berührt und das dein Leben auf eine Weise beeinflusst, die du dir niemals selbst ausmalen könntest. Und wenn du Angst vor Gott hast, dann hast du ein wirklich schlechtes, falsches Bild von Gott. Du solltest wirklich Buße tun und dir von ihm zeigen lassen, wie gut er wirklich ist. Gott ist Liebe. Warum solltest du Angst vor Liebe haben? Du musst keine Angst haben. Du solltest einfach offen sein und meditieren. Konzentriere dich auf die Worte von Gott und auf Gott und Jesus selbst. Er wird dir eine größere Zufriedenheit schenken, als du jemals erlebt hast. Reinhard ergänzt, mein Leben, Debbys Leben, unser Leben wäre ohne Meditation nicht annähernd das, was es heute ist. Die tiefsten Erfahrungen, die unser Leben ganz praktisch verändert haben, kamen durch Meditation. Und genau das lehre ich in meinem Herzbuch und im Herzveränderungsset. Es ist der Schlüssel für uns. Ich lehre dort, wie kraftvoll Meditation in unserem Leben ist. Debbie sagt, normalerweise würde ich heute gar nicht hier sitzen, wenn ich nicht meditiert hätte. Das ist in einer Meditationszeit passiert, in der Jesus mir gesagt hat, dass ich es tun soll. Tut mir leid, aber ich wollte es wirklich nicht machen. Ich mag es nicht, auf Videos zu sein. Aber Jesus sagte mir, ich soll es tun. Reinhard fragt, in einer Meditation? Debbie antwortet, ja, in einer Meditation, deshalb weiß ich auch, dass nicht ich es war, die sich das vorgestellt hat. Reinhard, und schaut, wie viele Leute bereits vollmächtig berührt wurden durch Debbie. Die Leute schreiben so viele Feedbacks, wie sehr sie die Lives bereichert und gesegnet hat. Also lerne zu meditieren. Leute, unsere Zeit ist vorbei, aber ich suche noch eine letzte Frage heraus und dann machen wir Schluss. Eure Fragen waren heute wirklich gut. Besser als normalerweise. Manchmal haben wir Fragen, die nicht viel Sinn ergeben, aber heute waren es exzellente Fragen. Nächste Frage. Auf dem Richterstuhl Christi, wird es da Verdammnis und Hölle geben? Reinhard antwortet, es gibt zwei Gerichte. Eines ist der große weiße Thron, Offenbarung 20,11. Dort wird es Verdammnis und Hölle geben. Aber Hebräer 9,27 sagt uns, dass es den Menschen bestimmt ist zu sterben und danach kommt das Gericht. Doch Vers 28 sagt uns, dass wir nicht durch dieses Gericht gehen, wir gehen durch ein anderes Gericht. Das Gericht, durch das die Christen gehen, die an das vollbrachte Werk des Kreuzes glauben und die gerettet sind, hat damit zu tun, wie du dein Leben für Jesus auf dieser Erde gelebt hast. Wenn ich vor Jesus stehe, wird er nicht sagen, dann schauen wir mal, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Das passiert bei einem anderen Gericht, vor dem ich niemals sein werde. Denn in dem Moment, in dem ich vor meinem Richter stehe, wird er sagen, du bist bereits gerettet, es ist alles erledigt, geh in den anderen Gerichtssaal. Und in diesem Gerichtssaal wird Jesus mein Leben anschauen und sagen, nun sprechen wir darüber, wie du dein Leben geführt hast, nachdem du gerettet wurdest, nicht davor. Der Korintherbrief spricht in zwei verschiedenen Abschnitten über dieses Gericht. Und auch der Römerbrief spricht davon. Was passiert also bei diesem Gericht? Jesus fragt, wie hast du dein Leben gelebt? Schauen wir es uns einmal an. Ziehen wir Bilanz. Was hast du mit dem Leben getan, das ich dir gegeben habe? Aha, du hast es für dich gelebt. Dein Dienst war dir wichtiger als ich. Du hast dein eigenes Reich gebaut und du hast dich nicht für meine Wünsche interessiert. Du hast nie gelernt zu lieben und so weiter. Es tut mir sehr leid, aber ich habe keine Belohnung für dich. Du kommst in den Himmel, aber es tut mir leid, es gibt keine Belohnung. Und im Himmel machst du an dem Punkt weiter, an dem du hier auf der Erde aufgehört hast. Du wirst all die Dinge lernen, die du hier auf der Erde nicht lernen wolltest. Oder aber Jesus wird sagen, Reinhard, du hast schnell auf mich reagiert. Wenn ich gesagt habe, dass du etwas tun sollst, hast du nicht mit mir argumentiert und gekämpft. Du hast nicht gesagt, das will ich aber nicht tun. Du hast schnell gehorcht. Die Talente und Gaben, die ich dir gegeben habe, hast du sehr weise eingesetzt, um meinen Namen zu verherrlichen. Ich habe dir so viele Gelegenheiten gegeben, um zu lieben, und du hast gelernt, gut zu lieben. Komm in meine Herrlichkeit und in die Herrlichkeit des Vaters. Du warst so treu, hier ist deine Belohnung. Und dann werde ich eine Belohnung haben, die eine Ewigkeit anhalten wird. Das ist das Gericht, durch das jeder Christ geht. Paulus sagt, dass manche wie durch das Feuer gerettet werden. Sie haben keine Belohnung, aber sie haben Errettung. Und Jesus sagte, ihr müsst immer wählen zwischen der Belohnung auf der Erde von den Menschen und der Belohnung von eurem Vater im Himmel. Ihr könnt nicht beides haben. Alles, was ich in diesem Leben mache, um Applaus von Menschen zu bekommen, wird keine Belohnung im Himmel haben. Dann habe ich meine Belohnung hier auf der Erde. Das ist alles, was ich habe. Das Gericht vor Jesus dreht sich nur um die Motive. Warum hast du das getan, was du getan hast? Nicht nur, was du getan hast, sondern warum du es getan hast. Hast du alles für Jesus getan? So wie Debbie hier im Live? Sie macht es für Jesus. Das wird im Himmel belohnt werden. Leute, ihr wart großartig. Danke.